Yeah! Trennen unter der Maskerade, Teil 1. Morgen steh ich auf, trage die Schminke auf. Die anderen sollen aufhören mich zu hinterfragen, denn sie alle wissen nicht, wer ich bin. Nach außen hin geschminkt, doch was steckt in mir innen drin? Meine weiße Haut reflektiert das Rampenlicht, das Publikum und die Manege. Mein Leben als Gedicht, meine roten Haare. Die Leute, sie lachen, doch unter der Maskerade rinnt eine Träne. Die Zuschauer haben Angst, dass sie etwas verpassen, doch sie können nicht lassen, über mich zu lachen. Ich bringe ihnen Freude in ihr freudloses Leben, denn ich alleine muss ihnen ihre Angst wegnehmen. Ich lebe in einer bunten Traumwelt aus Luftballons und Farben, und sie dir gefällt. Das Leben ist trostlos und wir sind gefangen darin, doch ich bin ein Clown und mit Späßen geb ich dir den Lebenssinn. Ich bin ein C-L-O-W-N. Oben die Maskerade, drunter sind die Tränen. Alles ist in dieser Show geplant, da die Bühne, die Menschen in ihrer Fantasie jagen. C-L-O-W-N. Oben die Maskerade, drunter sind die Tränen. Alles ist in dieser Show geplant, da die Bühne, die Menschen in ihrer Fantasie jagt. War ein Clown, der immer nur lachte, der nie Spaß mit Schmerz vereint. Es gab keinen Nein, der dies je machte, denn auch er, hat oft geweint. Nur ein Clown versteckt die Tränen hinter Masken, bunt und schön. Sind denn andere Menschen ehrlich? Ihr Schmerz ist er zu sehen. Hä? Nein, sie tragen alle Masken, schön von außen anzusehen. Doch das andere, das sitzt ihnen innen drin, scheint niemanden anzugehen. Und wenn sich das Ende nähert, werden alle rückwärts schauen. Denn dann kommt große Einsicht. Jeder war halt nur ein Clown. Ich war ein Clown.